Hi, hi and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Verse 15. Vers 15. 1 Corinthians chapter 2. 1. Korinther Kapitel 2. Those who live in the Spirit are able to carefully evaluate all things. Diejenigen, die im Geist leben, sind fähig, alle Dinge sorgfältig zu bewerten. So look at this. Schau dir das an. If you learn to live in the Spirit, wenn du lernst, im Geist zu leben, if you learn to live guided by the Holy Spirit, wenn du lernst, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, and I believe this is not talking about the human spirit, but about the Holy Spirit. Und ich glaube, hier ist nicht der menschliche Geist gemeint, sondern der Heilige Geist. So I believe that from the context. Das ergibt sich aus dem Kontext. So if you learn to live guided by the Holy Spirit, wenn du also lernst, vom Heiligen Geist geleitet zu leben, you can evaluate everything. Kannst du alles beurteilen. Why do we always need a human mediator to help us figure things out from God? Warum brauchen wir immer einen menschlichen Mittler, der uns hilft, die Dinge Gottes zu verstehen? We have Jesus as our mediator and the Holy Spirit who help us to figure things out. Wir haben Jesus als unseren Mittler und den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, die Dinge zu verstehen. Do you know, I like to answer questions. Ich beantworte gerne Fragen. And in my mentoring, I always allow questions. In meinem Mentoring sind Fragen immer erlaubt. In my school of the prophetic and supernatural, I always allow questions. In meiner Schule des prophetischen und übernatürlichen sind Fragen immer willkommen. Because I think, you know, we learn a lot by questions. Ich denke, dass wir durch Fragen viel lernen können. But we have to be careful not to go to that other extreme. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in das andere Extrem verfallen, which I call spiritual laziness. Welches ich geistliche Faulheit nenne. You know, why don't you ask the Holy Spirit? Sometimes I wonder. Manchmal frage ich mich, warum du nicht den Heiligen Geist fragst. You know, sometimes I tell people. Manchmal sage ich den Leuten. Who do you think that I ask? Was glaubst du, wen ich frage? If I need to figure things out, who do you think I go to? Was glaubst du, an wen ich mich wende, wenn ich etwas herausfinden muss? I found out a secret. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. My knees were not given to me so that my legs bend when I run. Meine Knie wurden mir nicht gegeben, damit sich meine Beine beim Laufen beugen. I mean, that's also important. Das ist zwar auch wichtig. But my knees have another important purpose. Aber meine Knie haben einen anderen wichtigen Zweck. And that's to kneel before God with the open Bible and the Holy Spirit. Nämlich mit der aufgeschlagenen Bibel und dem Heiligen Geist vor Gott zu knien. That's where you learn a lot of wonderful spiritual truth. Dort erfährst du eine Menge wunderbarer geistlicher Wahrheiten. So you can carefully evaluate all things if you learn to walk in the Spirit. Du kannst also alle Dinge sorgfältig prüfen, wenn du lernst, im Geist zu wandeln. But look what he says. Doch schau, was er sagt. And they are subject to the scrutiny of no one but God. Und sie sind der Prüfung von niemandem außer von Gott unterworfen. So look. Schau. No human being is allowed to carefully look at your life and evaluate it. Kein Mensch darf sich dein Leben genau anschauen und es bewerten. Only God is. Das darf nur Gott. You know, I keep telling people. Ich sage den Leuten immer wieder. At the end of your life, you're going to stand before Jesus. Am Ende deines Lebens wirst du vor Jesus stehen. You will give account to him. Du wirst ihm Rechenschaft ablegen. And you're not going to have your wife or your husband next to you. Dann wirst du weder deine Frau noch deinen Mann neben dir haben. Isn't it wonderful that couples will be separated before the judgment seat of Christ? Ist es nicht wunderbar, dass Paare vor dem Richterstuhl Christi getrennt werden? Because I've met so many couples throughout their lives, they blame each other for the problems they have. Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Paare kennengelernt, die sich gegenseitig die Schuld für ihre Probleme gaben. But before the judgment seat of Jesus, it will be you and not your husband or your wife on your side. Aber vor dem Richterstuhl Jesus stehst nur du und nicht dein Mann oder deine Frau an deiner Seite. So you might as well decide right now. Du kannst dich also jetzt schon entscheiden, that you are not subject to the scrutiny of any human being. Dass du der Prüfung keines Menschen unterworfen bist. So whether humans applaud you or criticize you, it makes very little difference. Ob Menschen dir Beifall klatschen oder dich kritisieren, macht daher kaum einen Unterschied. You know, the very people that applauded Jesus, a couple of days later, they crucified him. Genau dieselben Leute, die Jesus beklatschten, kreuzigten ihn ein paar Tage später. One day they shouted, "Make him king!" And the next day they shouted, "Crucify him!" An einem Tag riefen sie, "Macht ihn zum König!" Und am nächsten Tag schrien sie, Kreuzigt ihn. They'll do the same thing with us. Das Gleiche werden sie mit uns machen. That's just how people are. So sind die Menschen nun mal. This is why the sooner you decide and understand. Deshalb, je eher du dich entscheidest und verstehst, that we walk before God and not before humans. Dass du vor Gott und nicht vor Menschen wandelst. The more you will first of all live in peace. Desto mehr wirst du in erster Linie in Frieden leben. The less you will try to be a people pleaser. Desto weniger wirst du versuchen, den Menschen zu gefallen. And the more you will live a life very serious before God. Und desto ernsthafter wirst du dein Leben vor Gott leben. So God is the one who is looking at your life and he's evaluating it and then you will give account to him. Gott ist also derjenige, der sich dein Leben anschaut und es bewertet und du wirst ihm Rechenschaft ablegen müssen. Look at verse 16, the last verse in this chapter. Schau dir Vers 16 an. Den letzten Vers in diesem Kapitel. Who has ever intimately known the mind of the Lord Yahweh? Wer hat jemals die Gedanken Yahwehs, des Herrn, so intim gekannt, well enough to become his counselor, dass er sein Ratgeber werden konnte? And then he says this. Dann sagt er dies. Christ has. Christus hat es getan. Now, the New King James Version says, and we have the mind of Christ. In der New King James Übersetzung heißt es, wir haben den Geist Christi. But here the Passion says, and we possess Christ's perception. Aber hier in der Passion heißt es, und wir besitzen die Wahrnehmungen Christi. And actually, this is pretty, I would say, as good as it can be translated from the Greek. Ich würde sagen, das ist so gut, wie man es aus dem Griechischen übersetzen kann. So, here is the beautiful thing. Hier ist das Schöne daran. The only one who intimately knows the Lord Yahweh, which is the Lord our God. Der einzige, der den Herrn Yahweh, also den Herrn, unseren Gott, zutiefst und intim kennt, is Christ. Ist Christus. Because Christ and the Father are one. Denn Christus und der Vater sind eins. Christ kept saying, if you see me, you've seen the Father. Christus sagte immer wieder, wenn ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen? So now look at this. Schau dir das an. We now possess the same perception that Christ has. Wir haben jetzt die gleichen Wahrnehmungen wie Christus. What does it mean? Was bedeutet das? It means through Jesus you can actually intimately know the mind of God. Das heißt, dass du durch Jesus die Gedanken Gottes ganz intim kennenlernen kannst. Doesn't matter where you go, you always come back to Jesus. Egal wohin du gehst, du kommst immer wieder auf Jesus zurück. So we try to figure God out intimately without Jesus and it only gets bad. Wenn du also versuchst, Gott ohne Jesus zutiefst intim kennenzulernen, wird es schwierig. It gets confusing. Es wird verwirrend. So never try to figure God out intimately and take Jesus out of the equation. Never, never, never. Versuche nie, Gott auf intime Weise zu verstehen und Jesus aus der Gleichung zu nehmen. Nie, nie, nie. Because only through Jesus Christ you can actually figure out God properly. Denn nur durch Jesus Christus kannst du Gott richtig begreifen. Guys. Leute. We finished another chapter. Wir haben ein weiteres Kapitel abgeschlossen. So here's what I'm gonna do. Ich mache jetzt Folgendes. I'm gonna think if I will continue with chapter 3 in Corinthians or if we go to another place. Ich denke darüber nach, ob wir mit Kapitel 3 im Korintherbrief weitermachen oder ob wir an eine andere Stelle gehen. But in any case, I'll see you tomorrow. Aber auf jeden Fall hören wir uns morgen wieder.